eine. Eine voller Freudigkeit vor den Gnadenstuhl zu treten, vor den Gnadenstuhl zu treten, vor den Gnadenstuhl zu treten. Deinen Trost empfangen und Barmherzigkeit verlangen. Ja, bei kummervoller Zeit stark am Geiste stark, ja, stark am Geiste kräftig beten. Stark am Geiste kräftig beten. Eine. Eine Herz voll Freudigkeit vor den Gnadenstuhl zu treten, vor den Gnadenstuhl zu treten. Heile voller Freudigkeit vor den Gnadenstuhl zu treten, vor den Gnadenstuhl zu treten, vor den Gnadenstuhl zu treten. Hey,